ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Ja, Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, barakallahu fikum. Und wir machen weiter, bizni ta'ala, mit der Erklärung von Subul al-Salam, die Wege und die Erklärung von Bulugh al-Maram von Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Ibn Hajar, barakallahu fikum, nur zur Erinnerung, weil manchmal die Namen vergessen. Ibn Hajar, barakallahu fikum, ist der Erklärer von Sahih al-Bukhari. Fast die beste Erklärung, sagen die Gelehrten. Fast die beste Erklärung. Und der ist der Autor von Fath al-Bari, die Erklärung von Sahih al-Bukhari. Aber was wir hier, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, machen, ist von As-San'ani, das ist von Bulugh al-Maram. Al-Imam As-San'ani, Barakallahu fikum, er hat versucht, diese Erklärung von Ibn Hajar al-Asqalani oder diese Hadith-Sammlung. Ibn Hajar hat Hadith gesammelt und er hat über Fiqh-Themen mit Hadithen das erklärt. Ibn Hajar, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ibn Hajar, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wurde im Jahre 773 geboren. 773 geboren. Und er lebte natürlich im 7., also so im 8. Jahrhundert und 9. Jahrhundert nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. As-San'ani natürlich ist nicht so alt wie Ibn Hajar, barakallahu fikum, weil er im Jahre 1099 geboren war in Jemen. Und er hat versucht, natürlich diese zu erklären in diesem Subul al-Salam. Und er starb im Jahre 1182 nach der Auswanderung von unserem Propheten. Also wenn ihr rechnet, wie sind wie viele Jahre sind das? Ungefähr 200 Jahre? 250 Jahre ist er gestorben. Und Subul al-Salam ist sozusagen eine Erklärung für Bulugh al-Maram. Barakallahu fikum, faqat lit-tadhkir, lan ana akhsha anna da'ima aqul Subul al-Salam, Bulugh al-Maram, hatta al-insan yafham an madha natakallam. Mumkin fi ahad min al-ukhwa aw al-akhawat, yani jadid fi al-ghurfa, fi al-internet aw huna. من الأخوة، بارك الله فيكم. بلوغ المرام ألفه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وبوبه على أبواب الفقه وأتى بالأحاديث على ذلك. وابن حجر ولد في مصر سنة 773 للهجرة، 773 للهجرة. وابن حجر كتب بلوغ المرام. وابن حجر العسقلاني من أهم التصانيف التي صنفها، بارك الله فيكم، هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري، يعني هو وهو من أهم التصانيف التي صنفها، بارك الله فيكم. وكتب هذا الكتاب، وفيما بعد، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، أتى طبعا الإمام الصنعاني، الأمير الصنعاني، وشرح هذا الكتاب. والصنعاني ولد سنة 1099 للهجرة، وتوفي سنة 1182 للهجرة. وطبعا يعني هو قريب منذ 250 سنة تقريبا، ولكن هذا أيضا من أهم الشروح لبلوغ المرام. فهذا الذي نتكلم عليه، ونحن بارك الله فيكم الحمد لله يعني وصلنا إلى فقط في من الأبواب التي ما تكلمنا عليها إلى الآن، كتاب الجنايات الحدود والجهاد، هذه الثلاث كتب ما تكلمنا عليها، والعتق هذا الرابع، وبقي عندنا كتاب القضاء باب الشهادات والجامع. يعني هذه هي الكتب التي في الكتاب، أما كتاب الصلاة الطهارة الصلاة الصيام الزكاة الحج البيوع الزواج الطلاق الخلع إلى غير ذلك، هذا كله الإيمان النذور الأطعمة، هذا كله تكلمنا عليه الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. جو تريش تريشون جزاكتا بسفر أبشن دوتش باب كتاب القضاء باب الشهادة ويا ماهن بايتا mit dem Buch von Richten und Zeugnis. Das bedeutet Zeugenaussage. الشهادة مصدر شهد جمع لإرادة أنواع الشهادة. قال الجوهري الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل هي مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي أعلم الله أنه لا إله إلا هو. الحديث الثالث بعد 1303. وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. خير الشهداء من يأتي بالشهادة لمن هي له قبل أن يسأل. طيب هل إذا ما سؤل عن الشهادة هل يروح يشهد هو؟ هو ما سؤل. ففي معارضة بين هذا الحديث وحديث آخر ألا وهو ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني سيأتي قوم يشهدون وما طلبت منهم الشهادة أصلا، والأصل أن الشاهد إذا طلب للشهادة يشهد، أما إذا ما طلب للشهادة ليش يشهد؟ فكيف الآن نتعامل أو نجمع بين الحديثين؟ اختلف أهل العلم في الجمع بينهما على ثلاثة أوجه. تبع الأول إذا كان عند الشاهد شهادة حق لا يعلم بها صاحب الحق فيأتي فيخبره بها، دي عنده شهادة حق والآخر ما يعلم فيخبره، كما أنه مثلا إنسان كان له ورثة وهم ما يعرفون بعض الأمور لأبيهم، فيأتي يشهد ويقول مثلا هو عنده كذا كذا كذا هذه أمواله بحيث يأخذها الناس، فهذا المقصود. وهذا قول يحيى بن سعيد الأنصاري وهو شيخ الإمام مالك. الثاني أن المراد بها شهادة الحسبة وهي ما لا تتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا. عليكم السلام. ليس بخطوط يعني إنما تكون بحقوق الله تعالى كالصلاة والوقف والوصية. الثالث المبالغة في الإجابة لقوة الاستعداد للشهادة، يعني يسأل فيجيب مباشرة وقل نعم كذا كذا كذا كذا. فطيب هذا المراد بالحديث. طيب فكيف في الحديث الآخر وهو حديث عمران وهو ثم يكون قومه اللي هو ألا خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي آخر الحديث ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. فما معناه؟ قيل أنه شهادة الزور، أي يشهدون يؤدون شهادة ما عندهم بها علم، يشهدون لا يستشهدون. وقيل أحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وقيل أن المراد إتيانه بالشهادة بلفظ الحلف، يعني أحلف بالله كذا كذا كذا. والآخر أن المراد بالشهادة على ما لم يعلم ما سيكون من الأمور المستقبلية، فتكلم على أمور في المستقبل أو يقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار فيشهد عليهم من دون، هو ما يستشهد، لن يطلب منه هذا، والأول أحسن الأقوى. إذن المعنى إذا كان الإنسان عنده شهادة حق ويستطيع أن ينفع فيها صاحب الحق فيشهد معه ويشهد لله سبحانه وتعالى في ذلك. وأما قوله يشهدون ولا يستشهدون أي يتكلمون عن أمور لا علم لهم بها من دون ما يطلب منهم أن يتكلموا فيها، كما حالنا اليوم هم يتكلمون عن الدين ما عندهم علم، يشهدون على مسائل ما يعرفوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم. بوخ فن تزوجن أو زادن تزوجن أو زادن تزوجن أو زادن das kommt von bezeugen und bezeugen ist dass jemand eine Information gibt die mit Gewissheit wahr ist. Und derjenige, der zeugt, der trägt diese Information und der hat etwas gesehen oder gehört, was die anderen nicht wissen. Und er verkündet das. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Shahid Allah. Also Allah verkündigt, dass er La ilaha illallah ist, subhanahu wa ta'ala. Es geht in diesem Kapitel über Zeugen Aussagen. Oder Zeuge zu sein, Zeugnis und bezeugen. Zayd ibn Khalid al-Juhani erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Soll ich euch etwa erklären, wer der Beste unter den Zeugen ist? Derjenige, der sein Zeugnis, der eine Zeugenaussage macht, bevor man ihn fragt, das sind Zeichen Musi. Das heißt, bevor man ihn nach Zeugen Aussage gefragt hat, macht diese Person ein Zeugen Aussage. Aber es gibt noch ein Hadith, es werden Leute kommen, sie werden bezeugen, bevor man von ihnen ein Zeugnis verlangt hat. Das heißt, wir haben jetzt einmal, du bezeugst, bevor die Leute dich fragen. Und es gibt schlechte Leute, die bezeugen, ohne dass sie zu Zeugen Vernommung, Aussage gefordert werden. Wie könnten wir kombinieren zwischen diesen zwei Aussagen? Die Gelehrten sagen, diese Überlieferung von Zayd ist bezüglich die Person, die wahrheitsgemäß bezeugt und Zeugenaussage macht. Vielleicht, weil derjenige, der etwas Recht oder der Recht hat, nicht davon weiß. Beispiel, eine Person hat Vermögen, diese Person stirbt. Und diese Person hat Kinder. Und die Kinder wissen nicht, dass ihr Vater bestimmtes Vermögen hat. Dann geht jemand zu ihnen, bevor sie fragen, sagt, passt auf, euer Vater hat dies und dies und dies und ich bin Zeuge. Das ist damit gemeint. Die andere Ansicht von den Gelehrten ist, das ist natürlich die Aussage von Yahya ibn Sa'id, der Lehrer von Imam Malik. Die zweite Aussage ist, das geht darum, um Zeugnis oder Zeugenaussage für den Staat. Nicht etwas, was von den Leuten, unter den Leuten ist, sondern sozusagen für den muslimischen Staat bezüglich Gebet und allgemeinen Handlungen in einem muslimischen Land. Die dritte Aussage ist, dass die Person seine Aussage oder eine Aussage macht, bevor man ihn fragt. Das heißt, der ist sicher, wenn man ihn fragt. Das heißt, als ob er, der ist so schnell, weil er von seinem Wissen über eine Zeugenaussage sicher ist. Ohne Zweifel macht er das. Ja, aber diese drei, natürlich die beste ist die richtige. Wallahu a'lam. Und die drei sind in Ordnung. Aber jetzt, was machen wir mit dem anderen Hadith? Die Leute wurden kritisiert, die bezeugen, ohne dass man sie anfragt. Die Gelehrten sagten, diese Leute, sie machen falsche Aussage über bestimmte Themen, die sie nicht wissen. Und das ist mit ihnen gemeint. Das wird sie bezeugen, ohne dass man sie auffordert. Die zweite Ansicht ist, dass diese Leute schwören, wir wissen und so bei Allah, und die sind nicht richtig. Die dritte ist, sie machen Aussagen über Themen, die sie nicht kennen, die in der Zukunft kommen werden. Wie zum Beispiel, die sagen, diese Person geht in die Hölle, diese Person kommt ins Paradies, und das ist nicht ihre Sache. Sie können sowas nicht sagen. Es geht um die Überlieferung, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallam sagte, die Besten unter euch sind in meiner Generation, dann in der nächsten oder in meinem Jahrhundert, dann im nächsten und im nächsten. Und es geht darum, am Ende des Hadithes ist, dann kommen Leute, sie zeugen, bevor man, oder sie bezeugen für etwas, bevor man sie aufgefordert hat, eine Zeugenaussage zu machen. Die erste ist die richtigste, das heißt mit anderen Wörtern, sie reden ohne Wissen und sie erzählen über Religion ohne Wissen. Weil wenn du über Religion erzählst, dann bist du auch Zeuge für diese Religion, weil du etwas den anderen sagst, was sie nicht wissen. Und es geht darum. Aber allgemein in unserer Religion, wenn der Richter dich auffordert, auszusagen, dann machst du. Wenn er das dich nicht aufgefordert hat, dann brauchst du nicht auszusagen. Aber wenn du natürlich angenommen, überleg dir, wenn du etwas gesehen hast und subhanallah, und du weißt, wenn du nicht aussagst, dann werden unschuldige Menschen zur Rechenschaft gezogen oder ihnen wird Strafe verhängt. Und du bist sicher, dass sie nichts gemacht haben, dann bist du hier verpflichtet, auszusagen, weil du so Menschen rettest. Es gibt eine schöne Überlieferung, das war Imam Tirmidhi, Abu Dawud, Imam Ahmed, Sheikh Al-Albani hat das als Sahih eingestuft. Und zwar, Barakallahu Fikum, eine Frau wollte in die Moschee gehen, und während sie in die Moschee wollte, dann hat ein Mann sie angegriffen und hat sie vergewaltigt. Dann hat sie geschrien und sie haben einen Mann festgenommen. Und der Prophet sagte ihr, und natürlich, das war nicht bekannt, dass so Vergewaltigung passiert in damaliger Zeit. Dann haben sie am Anfang gedacht, dass sie Sinn begangen hat mit dem anderen Mann. Dann hat sie gesagt, nein, ein Mann hat mich angegriffen. Und der andere Mann sagte, ich habe nichts gemacht. Dann sagte der Prophet, euer Bruder wird jetzt bestraft. Wer sagt die Wahrheit und der kommt ins Paradies? Dann sagte einer, oh Prophet, ich war derjenige, der das gemacht hat und nicht er. Der Prophet sagte, er hat eine große Reue gezeigt. Wenn man sie auf die Leute von Medina verteilt, dann wird das für sie genug sein. Deshalb, Barakallahu fikum, manchmal muss man eine Zeugenaussage machen. Weil wenn das nicht gemacht wird, dann werden Leute, zu Unrecht bestraft. Oder werden Leute zu Unrecht ihr Vermögen verlieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns darin. Wa'an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن متفق عليه يظهر فيهم السمن متفق عليه لا المعنى غير شيء بارك بس لا بارك مشان انا انا عندي العيب nochmal wir können nicht schreiben ich habe ihm gesagt dass er meine Aufnahme haben kann am Ort okay kein Problem mit schreiben ist immer besser ne vielleicht also wenn man etwas vergisst da kann man Notizen machen das stimmt Notizen zu machen immer du machst es auch an der Uni warum machen wir immer Notizen dann und nicht طيب ما معنى ذلك بارك الله فيكم انتبه اولا ما معنى القرن اختلف اهل العلم القرن منهم قال 90 سنه قال 120 سنه واختلف في ذلك ولكن اهل القرن هو الناس الذين يجتمعون على مله او مذهب او شيء معين في فتره من الزمن واختلف فيها الناس من 10 سنوات الى 120 سنه والارجح ان القرن هو بين 90 لل 120 سنه والله تعالى على وعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام عش قرنا فعاش 100 سنة ها قال له عش قرنا فعاش 100 فأخذ أهل العلم فانتبهوا يا أخوان أهل العلم ما يتكلمون إلا بدليل يعني أحيانا تستغرب قل يقول هذا طيب من وين جابه فتجد أنه سبحان الله عنده فيها شيء طبعا قال قيل أيضا أن القرن أمة هلكت فلم يبقى منهم أحد يعني طيب نفس الشيء ما لدينا نفس التعريف لأنه على رأس كل 100 ما يبقى من أهل الزمان أحد هذا عام ولكن قد مثلا يعيش بعض الناس أكثر من ذلك 110 120 سنة ولكن الأصل على رأس كل 100 ما يبقى أحد من أهل الزمان ويأتي القرن الذي بعده فمن هم قرني الصحابة رضي الله عليهم الذين يلونهم التابعون الذين يلونهم تابع التابعين يعني هذه الثلاثة هي أفضل الناس ولكن هذا لا يعني أن ما في القرون الأخرى أيضا ناس أفاضل بل هذا عفوا هذا يعني سيكون أيضا في الأمة ناس أهل خير وكذا ولكن ليس مثل هؤلاء لأنه يا أخوة انتبهوا البحر أو النهر إذا كان صافي وفيه بعض الشوائب غير لما هذا البحر أو النهر يصبح فيه شوائب كثير والمي الصافي فيه قليل فزماننا الماء الصافي فيه قليل والشوائب كثيرة أما في زمانهم كان الماء صافي والشوارب قليلة وهذا الفرق بيننا ولكن أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره هذه الأمة مثل المطر مثل الغيث فيها الخير دائما وسيبقى الخير فيها دائما ولكن لن نصل أبدا إلى الصحابة رضي الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو من أنس من حديث أنس يرفعه يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه له أجر 50 منكم قال حديث فيه شيء من الضعف حديث فيه شيء من الضعف ولكن سبحان الله أي السلف رضي الله عليهم وهم القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أو في رواية خير الناس قرني ثم الذين ثم ليش خير الناس؟ لدينهم ولعملهم ولعلمهم وإن لم يكن هذا دليل فما هو الدليل؟ ثم يكون قوم أي بعد هؤلاء يشهدون ولا يستشهدون وقلنا المعنى أي يتكلمون في أمور هم لا علم لهم فيها أو يشهدون شهادة زور بلا علم في الدين وحتى بين الناس ويخونون ولا يؤتمنون ما معنى الخيانة هنا؟ هي خيانة في الدين أولا يعني يخون دينهم وما يكونوا أمناء على دينهم أو يخونون بعضهم وما يوفون وينذرون ولا يوفون يعني ينذر نذور وما يخي بالنذر وأتكلم عليه ويظهر فيهم السم. طبعا هنا يظهر فيهم السم، هذه بارك الله فيكم هذه عبارة عن خبر، هذا عبارة عن خبر، ما في حكم، ما في حكم. ولكن أهل العلم قالوا ما المعنى، ما المعنى يظهر فيهم السم؟ قيل أنهم يتوسعون في المأكل والمشرب، وسعوا في المأكل والمشارب بحيث يظهر فيهم السم، أو قيل المال يصبح كثير عندهم، وقيل المراد أنهم يسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم. السمن يعني مو أن السمن السمن الجسدي، لا، أي بما يعني يتكثرون بما ليس فيهم بالعلم وبهذه الأمور، ويدعون ما ليس لهم من الشرف. وفي رواية عند الترمذي قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعني يتكثرون وتعاضي أسباب السمن، يعني المأكل والمشرب ولا غير ذلك، والله تعالى على وعلى. إذن بارك الله فيكم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في زمان يأتي بعض الصحابة والتابعين وتبع التابعين. ولكن هل هذا يعني أنه لن يكون في الأمة بعدها خير؟ لا يا أخوة، المعنى أنه سيكون في الأمة خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي مثل المطر، ولكن مثل الخير الذي كان ذاك. قد تكون خلافة على منهاج النبوة، لا شك خلافة على منهاج النبوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس بمجموعهم أن يكونوا مثل درجة هؤلاء في الإيمان وفي العمل وفي التقوى وفي الأمانة وفي الثقة وفي الثقة، هذا لن يصله الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. عمران ابن حسين رضوان الله عليه زاكت، دقوا فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زاكت دي بستن أنت أيش sind in meinem Jahrhundert oder in meiner Generation. Dann die nächste, dann die anderen, die ihnen folgen, dann die ihnen folgen. Dann kommen Leute, sie machen Zeugen, Aussagen, ohne dass man sie dazu auffordert. Und sie sind untreu und sie verhalten sich untreu und nicht treu, und sie sind nicht treu, und sie verpflichten sich Gelübde und sie erfüllen das nicht, und es erscheint in ihnen Assimmen, das bedeutet, dass sie fett sind, dass sie fett sind. Natürlich, wenn wir wörtlich jetzt übersetzen, dann dieses Wort Assimmen, das wird Assimmen bedeutet dick sein, fett sein, aber was das genau hier bedeutet, das ist was anderes. Aufpassen. Erstmal die Gelehrten sagen, was bedeutet hier Generation? Ist das ein Jahrhundert, 100 Jahre, 10 Jahre, 90 Jahre, 120 Jahre? Was ist genau? Die Gelehrten des Islam erzählen von 10 bis 120 Jahren zeitmäßig. Und die sagen, eine Generation ist Leute, die in einer Zeit gelebt haben und sie haben sich sozusagen, sie haben bestimmte Grundlagen, dass sie sich getroffen haben und zusammengekommen sind. Was ist jetzt hier gemeint? Was ist hier gemeint? Das ist Generation. Wie viel ist Generation? 15, 20? Eigentlich richtig ist, das ist zwischen 90 und 120 Jahre. Aber es gibt eine Überlieferung, dass es das 100 Jahre ist. Der Prophet s.a.w. sagte einem Kind, er hat ihm gesagt, du wirst ein Jahrhundert oder eine Generation leben. Und dieses Kind lebte 100 Jahre. Deshalb, das geht hier um Jahrhundert. Also die Besten sind in meinem Jahrhundert oder in diesem Jahrhundert. Dann in dem nächsten Jahrhundert und dann im nächsten Jahrhundert. Das sind die ersten 300 Jahre Islam. Warum sind diese Leute die Besten? Das ist vom Propheten, barakallahu fikum. Das ist nicht von mir. Weil einige Leute, wenn mir ihnen das sagen, dann denken sie, dass wir uns vielleicht das erfinden. Das ist nicht von mir. Der Prophet sagt, die Besten unter euch sind in diesen 300 Jahren. Warum sind sie die Besten? Weil sie den Islam praktizieren, weil sie den Islam richtig verstanden haben, weil sie Allah gefürchtet haben, weil sie treu waren zu ihrer Religion. Der Beweis kommt hier. Was sind diese Leute? Die sind die Besten unter euch. Dann sagt der Prophet, dann kommen Leute nach ihnen. Aber Fakt ist, in dieser Nation wird immer Gutes bleiben. Das Gute bleibt bei Muslimen. Weil der Prophet sagte, meine Nation ist wie Regen. Meine Nation ist wie Regen. Man weiß nicht genau, was das Beste davon ist. Am Anfang oder am Ende. Das heißt, es wird immer was geben. Es wird immer, das, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn es regnet, die Erde manchmal braucht viel Regen. Das bedeutet, was nützlich ist, ist am Ende. Und manchmal die Erde braucht nur ein bisschen Regen. Was nützlich ist, ist am Anfang. Das andere nutzt nicht viel, wenn es auch viel regnet. Und deshalb meine Umma ist so. Es wird immer was Gutes sein. Und der Prophet sagte, es wird eine Zeit kommen, wenn du an deiner Religion festhältst und standhaft bist in deiner Religion, dann bekommst du Lohn wie 50 von euch, sagte der Prophet. Die Überlieferung ist umstritten. Aber das heißt, Barakallahu fikum, sagallahu khairan, die Besten sind in diesen 300 Jahren wegen ihrer Religion. Und diese 300 Jahre nennt man As-Salaf. Von hier kommt das Wort As-Salaf, Salih. Das heißt, das ist nicht, keine Erfindung, sondern diese Leute sind die Besten. Warum sind die Besten? Überleg dir. Damals haben sie die Religion gelernt, sie haben die Religion praktiziert, sie waren so nah an die Quelle. Aber heute, wir sind weit von der Quelle. Damals war das Wasser, wenn du sagst, Wissen ist wie Wasser. Das Wasser war rein. Und Schmutz, was in Wasser war, und Unreines, war wenig. Aber heute, Schmutz und Unreinheit ist viel, und du suchst nach dem reinen Wasser. Und das ist der Unterschied zwischen diesen Generationen und die alten Generationen. Aber trotzdem, es wird eine Zeit geben, dass die Muslime die Religion praktizieren und gut leben werden. Und das wird ein Beispiel sein, wie die ersten Generationen. Das geht nicht um Computer und Laptop und Strom und Auto und Zug und Flugzeug. Das geht um Religion, Praktizierung. Damals haben sie Pferde benutzt, heute benutzen wir Flugzeuge. Es geht nicht um dieses Thema. Es geht nicht um diese Dinge, die wir im Leben haben. Es geht, Barakallahu fikum, um die Praktizierung des Islam in diesem Zusammenhang. Dann sagte der Prophet, dann kommen nach ihnen Leute, die bezeugen, ohne dass man sie auffordert. Das haben wir erklärt. Das bedeutet, sie reden über Themen, die sie nicht kennen und nicht wissen. Und sie reden über Themen, sie sind nicht befugt, über solche Themen zu reden. Und unsere Zeit ist die beste oder der beste Beweis. Du siehst heute Leute, die keine Ahnung vom Islam haben und die reden über große Themen der Religion und die geben auch Fatwa. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Oder heute, du sagst jemandem, ich schwöre bei Allah, der sagt, ich schwöre bei Allah. Hast du gesehen? Er sagt, ja, ich habe gesehen. Wo war das? Ja, das war hier. Wo? Und wenn du ihn dann richtig fragst, dann am Ende stellst du fest, dass diese Person nicht da war, der lügt und der schwört auch. Heutzutage ist schwören wie Wasser trinken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. ويخونون ولا يؤتمنون الأمانة dass man treu ist والخيانة untreu also diese Leute sind untreu was untreu in der Religion erstmal das heißt sie sind untreu in der Religion sie verbreiten etwas was falsch ist in der Religion sie erzählen etwas was falsch ist genau was wir heute in unserer Zeit haben du siehst eine Person der kommt mit 3 Tage Bart ja, mit Anzug und sowas und der fängt über Islam zu sprechen und der sagt, ja, Der Prophet hat das nicht gesagt. Der Prophet hat das nicht gesagt. Oder, nee, im Koran ist das nicht so. Und der ändert den ganzen Islam. Nur, damit er sich selber befriedigt. Das will, der ist irre gegangen. Und wenn er was anderes erzählt, der hat keine Ruhe im Herzen. Deshalb, der ändert den Islam. Und der verfälscht die Religion, der ist untreu zum Koran und Sunna, damit er nur seine Zuneigung sozusagen befriedigt. Deshalb, diese Leute sind untreu. Und die sind auch untreu untereinander. Heute hörst du, was man sagt bezüglich Geld und Vermögen, wenn beim Geld hört die Freundschaft auf und so weiter. Oder was man genau so sagt. Sie verpflichten sich mit Gelübden, aber sie erfüllen das nicht. Zum Beispiel, der sagt, ich mache das für Allah, der macht das nicht. Weil die Lügner werden. Die werden viel lügen. Das heißt nicht alle, das heißt aber viele. Das heißt, sie werden viel Vermögen haben. Sie werden viel Vermögen haben und sie werden viel essen und viel trinken. Und deshalb werden sie auch dick oder fett. Und manche Gelehrten sagen, nein, die werden sozusagen fett sein. Das bedeutet hier nicht fett bezüglich Körper, sondern sie reden über große Themen und sie machen sich breit, wie derjenige, der fett ist. Und dieses Fett ist nur unnützlich. Auch was sie erzählen, ist unnützlich. Das Gleiche. Aber allgemein, Barakallahu fikum, es geht darum, dass diese Leute sozusagen sich mit der Religion nicht beschäftigen, sie sind untreu in der Religion, sie erzählen ohne Wissen und sie ihr Hauptthema im Leben ist Essen, Trinken, Subhanallah. Subhanallah. Als ob der Prophet sallallahu mit uns wäre. Sag heute den Leuten, kommt zum Unterricht oder wir lernen oder wir machen was für die Religion, kommen sie nicht, aber sag ihnen, komm, wir machen Grill. Subhanallah, sind alle dabei. Ein Gelehrter sagt, seit vier Jahren habe ich kein Harissa gegessen. Harissa ist in nordafrikanischen Ländern, das ist scharf. Und in östlichen Ländern, das ist süß. Und dieser Gelehrte kommt aus dem Irak, deshalb der meint Süßes. Der meint nicht scharf. Der sagt, seit vier Jahren habe ich diese Harissa, diese Süßigkeit nicht gegessen. Weil der Verkäufer von Harissa, der verkauft die Harissa während des Unterrichtes. Und ich werde niemals den Unterricht verlassen wegen Harissa. Auch bei uns heute, wallahi, wir verlassen den Unterricht nicht wegen Harissa, wegen Kabisa. Man kann was behandeln und bewahren. Barakallahu fikum, schaffen wir den Unterschied, ja? Schaffen wir den Unterschied in diesem Zusammenhang. 4 Jahre lang isst er das nicht und der sagt, ich mag das. Der sagt, ich mag das sehr. Aber er hat das nicht gegessen, weil das in der Zeit vom Unterricht ist und ich werde nicht den Unterricht verlassen wegen Harissa, obwohl ich das mag. Aber heute, ich meine, man kann Jumu'ah verlassen. Warum Jumu'ah verlassen? Wegen ein paar Sachen. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. وعن عبد الله ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود والحديث حسن وهو عند أبي داود. ما معنى ذلك بارك الله فيكم؟ طبعا شلون الترجمه؟ الخائن والخائنه بارك الله فيكم ليس المعنى الخيانه في امانات الناس. ليس المعنى فقط الخيانه في امانات الناس، وانما المعنى اكثر من ذلك. لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. أي هو الذي يضيع أمر الله، الذي يضيع أمر الله كالفاسق والمبتدع ومثل هؤلاء، فهذا هو الخائن. لأنه باعتباره خان دينه وخان باعتبار عصى الله سبحانه وتعالى، فهذا كيف سيؤخذ منه بارك الله فيكم الشهادة. وأما ذي الغمر فالذي عنده من الحقد والشحناء على أخيه فلا تجوز شهادته. يعني مثلا إنسان عنده عداوة مع آخر ويريد يشهد عليه، ما تؤخذ شهادة لأنه عدو أصلا، فكيف ستؤخذ شهادته عليه وهو معروف عنه أنه يكرهه ويبغضه؟ فهذا من باب يعني أولى أنه سيشهد عليه وليس له. أما القانع وهو الخادم لأهل البيت، الخادم لأهل البيت. وقبل أن نتكلم عن القانع انتبهوا يا أخوة، إذا كان المسلم عنده حقد على مسلم آخر من غير سبب، أما إذا كان يبغضه في الله لأنه صاحب بدعة وصاحب شرك أو ضلال وصاحب فسق، فهذا لا يقع تحت ذا غمر أو ذي غمر، لا يقع. أما إذا كان ما عنده سبب وإنما يبغضه لأمور كذا بينهم، فهذا لا تؤخذ به، لا تؤخذ شهادته. القانع هو الخادم لأهل البيت، لماذا؟ لأنه تابع لهم، والخادم تابع لهم يعمل لهم، فإذا شهد ضدهم قد يطردوه، فذلك ينتبه في هذا الأمر. وعندنا قصة مشهورة في قضية علي بن أبي طالب لما أراد لشريح القاضي أن يقول أن يشهد علي رضوان الله عليه، أن يشهد الحسن، فقال له شريح ما نأخذ بشهادة ابنه؟ قال له ويحك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال له نعم سيدا شباب أهل الجنة، ولكن هذا ابنه ما نأخذ شهادته، ما نأخذ، لأنه قد يقول شيء. فسبحان الله بارك الله فيكم. دبخوفيت صلى الله عليه وسلم ذاكته عبد الله بن عمر تسير كده دبخوفيت صلى الله عليه وسلم ذاكته Es wird Zeugnis von einem Untreuen oder Unvertrauenswürdigen nicht angenommen und auch von einer Frau, die so ist, und von einem, der Hass gegen seinen Bruder hat, wird von ihm nicht angenommen, sein Zeugnis, wenn er gegen ihn zeugt. Und es wird auch die Aussage von einem Diener in einem Haus nicht angenommen. Das ist bei, oder ein Angestellter in einem Haus wird nicht angenommen. Das ist bei Imam Ahmed und Abu Dawud, und diese Überlieferung ist Hassan. Was bedeutet das Barakallahu? Es gibt Leute, die untreu sind. Es gibt zwei Arten von Untreue. Untreue in der Religion und Untreue zwischen den Leuten. Das heißt, man nimmt von dir etwas, der gibt dir nicht und so weiter. Das geht hier um die Religion eher. Dass derjenige und diejenigen, die Frau und der Mann, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ in Surat Al-Anfal. Das ist die Surah 27. Das bedeutet, seid nicht Allah, dem Propheten, und euren Anvertrauten. Ihr dürft nicht untreu sein. Und derjenige zum Beispiel, der Bid'a verbreitet, oder derjenige, der Schirk begeht, oder derjenige, der offenkundige Sünden tut, Sünden oder große Sünden tut, wie wird man sein Zeugnis annehmen? Und diese Person, der macht das Recht nicht, was Allah ihm befohlen hat. Oder wenn eine Person bekannt ist, dass diese Person lügt und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wie Al-Ghamar, es gibt Leute, die Hass gegen andere haben. Und die mögen sie nicht. Passt auf, wenn man einen nicht mag, weil diese Person zum Beispiel Sünden begeht, Bid'a begeht und so weiter, das ist anders, wenn das wirklich religiös ist. Aber wenn man ein persönliches Problem mit einem anderen hat, und er hasst ihn, man darf nicht die Aussage von ihm annehmen. Warum? Weil es klar, ich meine, die sind wie verfeindet. Der bestimmt würde er gegen ihn aussagen. Deshalb wird nicht angenommen. Und drittens, derjenige, der in einem Haus arbeitet oder dient, es wird von ihm auch nicht angenommen. Warum? Weil er Interesse hat. Wenn er gegen die Leute des Hauses was sagt, ja, die werden ihn rausschmeißen. Deshalb, man muss aufpassen. Und es kann sein auch, dass er mit ihnen ein Problem hat. Deshalb wird er gegen sie aussprechen. Deshalb von ihm wird in diesem Zusammenhang nicht angenommen. Natürlich der Richter in diesem Zusammenhang, der weiß, wie er das macht. Und subhanallah, schaut mal bei uns Muslimen, alhamdulillah rabbil alamin, wie die Sache wichtig ist, dass wir Gerechtigkeit haben. Und die Zeugen, die müssen natürlich Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, barakallahu fikum. Und zwar, barakallahu fikum, Ali ibn Abi Talib hat ein Schutzschild von sich bei einem Juden gesehen, gefunden. Schutzschild, Dirr. Dann sagte Ali, das ist mein Schutzschild. Der Jude sagte, nein, das ist mein Schild. Und der Jude sagte zu Ali, wir gehen zum Richter der Muslime. Wir gehen zum Richter der Muslime. Und er war Shureyh. Und Shureyh ist bekannt, Al-Qadi ist bekannt. Barakallahu fikum, dann kamen sie. Als sie kamen, Ali ibn Abi Talib und der Jude, hat der Richter Shureyh gefragt, wie das war. Ali sagte, das ist mein Schutzschild. Er hat das genommen. Und der Jude sagte dann, nein, das ist mein und das ist bei mir. Der Richter sagte zu Ali, wo sind deine Zeugen? Das heißt, du musst jetzt das belegen. Ali ibn Abi Talib sagte, ich habe Kumbar, mein Diener, und Al-Hassan, mein Sohn. Der hat gesagt, Kumbar, wir könnten das nehmen, aber dein Sohn nicht. Da hat ihm gesagt, was machst du? Was sagst du da? Hast du nicht gehört, was der Prophet Muhammad sallam sagte? Al-Hassan und Al-Hussein sind die Führer der Jugend im Paradies? Da hat ihm gesagt, ja, ich habe das gehört. Aber trotzdem, der ist dein Sohn. Trotzdem, das ist dein Sohn. Und deshalb werde ich das nicht annehmen. Dann hat Shureyh das Recht dem Juden gegeben. Er hat ihm Recht gegeben. Als der Jude das sah, was passierte, subhanallah. Ali ibn Abi Talib war der Khalif und der Richter, der gibt dem Juden Recht, dann hat ihm gesagt, Wallah, ich bezeuge, dass der Islam die Wahrheit ist. Und er hat den Islam angenommen und er hat ihm gesagt, Wallahi, das ist dein Dirr. Der hat ihm das gegeben. Ja, weil diese Sache nicht, barakallahu fikum, subhanallah, dann hat Ali ibn Abi Talib ihm das als sozusagen zurückgeschickt. Er hat ihm gesagt, nimm das als Geschenk. Subhanallah. Aber was sagte Shureyh? Passt auf jetzt. Der Richter. Der hat ihm gesagt, O Ali, bei Allah, ich weiß, dass dieses Schutzschild dein ist. Ich weiß das genau. Aber du weißt, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und wir müssen diese Sache so machen. Und ich muss nach der Gerechtigkeit hier handeln. Das ist barakallahu fikum in unserer Religion, alhamdulillah, rabbil alamin. Man musste so sein. Aber heutzutage, möge Allah, ich meine, كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع بارك الله فيكم جزاك الله خيرا wir stoppen hier weil jetzt Adhan ist مثل Adhan und 43 هل wir stoppen hier inshallah bei Hadith 1306. Das nächste Mal machen wir weiter. Wir sind alle 24. Okay. Okay. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.